meinen Armen. Ich denke immer deinen Namen, deine schönen blauen Augen. Sieh mir meine Sorgen rauben. Du sagst, dass du mich liebst und alles, alles für mich gibst. Wir genießen den Sonnenschein. Jetzt höre ich die Sirene schreien. Mir diesen schönen Traum. Doch nun bin ich wach und muss jetzt los. Auf zum nächsten Feuersturm. Auch wenn die Bomben hier einschlagen, für dich werde ich alles ertragen. Du bist mein Herz, egal wo ich bin. Du gibst meinem Leben einen Sinn. Die Zeit mit dir ist wunderschön. Ich möchte niemals, niemals mehr fortgehen. Dein Duft, der mich betört. Und niemand da, der uns stört. Deine Zärtlichkeit hab ich vermisst. Du das Schönste für mich bist. Doch du hast dich jetzt versteckt und mein Kamerad mich jetzt weckt. Mir diesen schönen Traum. Doch nun bin ich wach und muss jetzt los. Auf zum nächsten Feuersturm. Auch wenn die Bomben hier einschlagen, für dich werde ich alles ertragen. Du bist mein Herz, egal wo ich bin. Du gibst meinem Leben einen Sinn. Yeah.